Früher waren die Pferde alles verwunschene Juden. Wenn einer da gesündigt hatte, ist er als Pferd wiedergekommen. Was glauben Sie, überall Fiaker, Postkutschen, Bauernwagen, alles sündige Juden. Heute gibt's kaum mehr Pferde, weniger noch als Juden. Die werden jetzt alle als Autos wiedergeboren oder als Straßenwalzen. Was sollen sie machen? Bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig.